Auf Safari. Bürgermeister Besserwisser streifte mit Carlos und Tracker durch den dichten Dschungel. Schön hier, was? Wie gefällt Ihnen unsere Safari, Herr Bürgermeister? Au! Oh, wie konnte ich nur auf so eine dumme Urlaubsidee kommen? Heiß, verschwitzt und voll Insekten. Das sahen die Chaoskätzchen, die er hinter sich herzog, genauso. Aber Tracker versuchte, alle aufzumuntern. Ja, stimmt. Viele Insekten. Aber zum Glück habe ich meinen eigenen Insektenverscheucher dabei. Wieder Glück gehabt. Vergnügt wedelte Tracker mit seinen großen Ohren. Und jetzt kommt der Höhepunkt unseres Ausflugs. Der Affentempel. Er wurde vor vielen tausend Jahren erbaut. Bitte vorsichtig sein und nichts anfassen. Dunkel war es in dem Tempel. So dunkel, dass Bürgermeister Besserwisser über etwas Rundes mit einem Hebel stolperte. Kann vielleicht mal jemand das Licht anmachen? Doch direkt vor seiner Nase bohrte sich nun eine viereckige, verzierte Säule aus dem Boden. Und darauf lag... Sie haben die antike Affenmaske gefunden. Das ist gut, denn sie besitzt angeblich Zauberkräfte. Und zwar jede Menge davon. Die Maske war golden, mit einem grünen Edelstein auf der Stirn und zwei roten Steinen als Augenbrauen. Ich stehe auf Zauberei und auf Macht, also her mit den Zauberkräften. Mir gefällt, dass sie hier bleibt, damit alle sie bestaunen können. Es heißt, die Maske verleiht dem, der sie trägt, die Kraft des mächtigen Affen. Das ist ja toll. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Zeig uns, was du noch so hast. Also lief Carlos weiter, während der Bürgermeister schnell die Hand nach der Maske ausstreckte. Ja, Chaoskätzchen, es geht gleich weiter. Ich habe das perfekte Andenken gefunden. Ich bin gespannt auf die Affenzauberkraft. Ja! Feierlich setzte er sich die goldene Maske aufs Gesicht. Oh, ich fühle mich sehr komisch. Ich fühle mich... Wie? Ein Affe. Herr Bürgermeister, Sie dürfen die Maske nicht aufsetzen. Aber Bürgermeister Besserwisser kletterte bereits die Wände des Tempels hinauf und ließ sich an einer Liane wieder herunter. Oh nein! Dann stürmte er auf allen Vieren hinaus. Er läuft in den Dschungel mit der Affenzaubermaske. Ryder befand sich zur selben Zeit vor der Einsatzzentrale der Paw Patrol. Danke, Marshall, dass du mir hilfst, mein Quad zu waschen. Marshall? Der schnarchte neben dem Eimer mit dem Waschwasser friedlich vor sich hin. Sieh dir das an. Marshall kann im Schlaf waschen. Ryders Pawpad zeigte eines der Chaoskätzchen. Hallo? Wer ist da? Kätzchen, wo ist der Bürgermeister? Was ist passiert? Hallo Ryder, hier ist Carlos. Du wirst es sicher nicht glauben. Aber der Bürgermeister hat eine Zaubermaske gestohlen. Und jetzt denkt er, er ist ein Affe. Er ist im Dschungel einen Baum raufgeklettert. Wir müssen ihm helfen. Und die Maske wieder in den Affentempel bringen. Keine Sorge, wir sind schon unterwegs. Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein. Paw Patrol zum Paw Patroller. Ryder, folgt uns! Die Fellfreunde machten sich sofort auf den Weg. Wie immer, wenn Ryder sie rief. Nur Marshall nicht. Der schwebte in einer riesigen Seifenblase, die erst am Paw Patroller zerplatzte. Ein Schaumbad im Trockenen, das gefällt mir. Schnell schlüpften die Fellfreunde in ihre Einsatzanzüge und liefen nach vorn in die Zentrale. Dort sprangen Rocky, Chase und Marshall auf die Bank an der einen Seite. Und Rubble, Zuma und Sky auf die an der anderen Seite. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Wir fahren sofort in den Dschungel. Robohund, gib Gas. Der Robohund kannte die Strecke gut und raste los, während Ryder den großen Bildschirm einschaltete. Schön, dass ihr gekommen seid. Wir müssen Bürgermeister Besserwisser finden, ihn vom Affenzauber befreien und die Maske in den Affentempel zurückbringen. Sky, du wirst versuchen, den Bürgermeister vom Hubschrauber aus mit der Fliegerbrille aufzuspüren. Ja, ich bin der Flughund! Und auf dem Boden haben wir auch jemanden, der nach ihm sucht. Tracker, du sperrst deine Superohren auf. Vielleicht kannst du ihn hören. Und wir brauchen deine Kabel, um ihn von den Bäumen zu holen. Ich bin ganz Ohr. Ich sperre die Lauscher auf. Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Ryder lief geradewegs zu seinem Quad, das auf einer schmalen Plattform stand, die man seitlich herausschwenken konnte. Sky stürmte zu ihrem Hubschrauber, der auf dem Dach parkte. Und vor dem Affentempel machte Tracker seinen Geländewagen-Start klar. Wenig später rasten die drei Seite an Seite durch den Dschungel. Fliegerbrille! Noch keine Spur vom Bürgermeister Besserwisser. Wo ist der bloß? Der Bürgermeister hockte in den Zweigen eines dicken Baumes und schwang sich an einer Liane von Ast zu Ast. Dann schnappte er sich eine Kokosnuss, bekam sie aber mit seinen Zähnen nicht auf. Jonglieren konnte er dagegen, zur Freude der richtigen Affen, ziemlich gut. Ryder, Sky, wir müssen nach rechts. Ich höre ihn. Sky entdeckte den Bürgermeister dank ihrer Fliegerbrille als Erste. Ich hab ihn gefunden. Er könnte glatt im Zirkus auftreten. Und er hat Freunde gefunden. Mara und ihre Familie. Mara war die Königin der Affen und eine Freundin der Paw Patrol. Verfolge den Bürgermeister Sky. Wir müssen ihn und die Maske retten. Aber Bürgermeister Besserwisser schwang sich immer schneller von einem Baum zum anderen. Ryder! Er bewegt sich auf die Schlucht zu. Und du und Tracker auch. Vor ihnen ging es steil hinab. Also, die Schlucht haben wir gefunden. Uiuiui, das ist gerade noch mal gut gegangen. Eine schmale Brücke führte über die Schlucht. Und am anderen Ende hopste der Bürgermeister vom rechten auf das linke Bein. Sieh nur, er denkt wirklich, dass er ein Affe ist. Jetzt streckte er den Freunden sogar die Zunge heraus. Aber er hat immer noch schlechte Manieren. Wir müssen darüber. Halt, warte. Siehst du, wie der Pfeiler wackelt? Der fällt bestimmt gleich um. Ja, du hast recht. Wenn wir auf die Brücke fahren, dann hält der Pfeiler das nicht aus und wir stürzen in die Schlucht. Wie kommen wir nur darüber? Ich weiß, wer uns hilft. Rocky, kannst du mal kurz herkommen? Rocky, Rock! Der kleine Mischling sprang in seinen Recycling-LKW und war im Nu unterwegs. Bürgermeister Besserwisser dagegen kletterte jetzt einen hohen Baum hinauf, auf dem auch Mara saß, die ihm aber nun mit einer Banane die Maske vom Gesicht schoss. Was soll das? Was mache ich hier? Für einen Moment war er wieder der Alte, bis Mara ihm die Maske wieder aufsetzte und er wieder zum Affen wurde. Hammer! Mischling Rocky reparierte unterdessen den Stützpfeiler der Brücke. Danke, das hast du gut gemacht. Und im Nu war alles fest. Jetzt können wir die Brücke sicher überqueren. Wir dürfen sie nur nicht zum Schaukeln bringen. Also retten wir den Affenbürgermeister, bevor er ganz von hier verschwindet. Vorsichtig lenkte Ryder sein Quad auf die andere Seite der Schlucht und drehte sich dann zu Tracker um. Es kann überhaupt nichts passieren. Fahr nur schön langsam. Uiuiui. Ja, Tracker, schön langsam fahren, so ist es gut. Auch Tracker kam heil auf der anderen Seite an, wo Ryder und Sky auf ihn warteten. Was, du bist auch schon da? Mit dem Hubschrauber, das kann ja jeder. Jetzt müssen wir nur den Affenmeister finden. Ich meine, den Bürgermeister. Der sie auf einmal mit Bananen bewarf. Herr Bürgermeister, wir sind hier um... Wir wollen Sie doch retten. Das schien den Bürgermeister aber nicht zu interessieren. So wie der rumtobt, tut er sich noch weh. Tracker, versuch ihn vom Baum zu holen. Wird gemacht. Ruff, Kabel. Mit Hilfe seiner Kabel schwang sich Tracker zu Bürgermeister Besserwisser auf einen Ast. Hallo, Herr Bürgermeister. Ich helfe Ihnen vom Baum. Doch der wirbelte die Kabel so herum, dass Tracker ganz schwindelig wurde. Ryder, ich glaube, der Bürgermeister will nicht runterkommen. So sah es aus, bis ihm die Maske wieder vom Gesicht rutschte. Was soll das? Was mache ich hier oben? Hilfe! Aber da hatte er sie schon wieder auf der Nase. Hast du das gesehen? Doch Tracker war nun alles klar. Wir müssen ihm die Maske wegnehmen. Mit der Maske denkt er, dass er ein Affe ist. Kannst du sie ihm wegnehmen? Ich weiß nicht. Ich versuch's. Bürgermeister Besserwisser schwang sich nun von Liane zu Liane, quer durch die Wipfel der Bäume. Tracker hatte große Mühe, ihm zu folgen. Es tut mir leid, Ryder. Er ist einfach zu schnell. Dann lenken wir ihn ab. Bin schon unterwegs. Sky lenkte ihren Hubschrauber dicht über den Ast, auf dem der Bürgermeister gerade neben Mara und einigen anderen Äffchen hockte. Herr Bürgermeister, hier oben! Juhu! Alle Köpfe wandten sich ihr zu. Niemand bemerkte Tracker, der nun aufholte, sich an seinen Kabeln heranschwang und dem Bürgermeister die Maske vom Gesicht riss. Oh nein! Sofort kam dieser wieder zu sich. Ich muss von dem Baum runter! Das klappte schneller, als ihm lieb war. So kann man das natürlich auch machen. Haben Sie sich wehgetan? Nein, aber ich weiß nicht, wo ich bin. Und warum habe ich so einen Heißhunger auf Bananen? Also angefangen hat alles damit, dass Sie die Affenmaske gemopst haben. Ich habe sie mir nur ausgeliehen. Und jetzt bringen wir sie dahin zurück, wo sie hingehört. Sicherheitshalber hielt Tracker die goldene Maske ganz fest, als sie nun gemeinsam zur Schlucht liefen. Nicht über die Brücke rennen, Herr Bürgermeister. Ganz langsam gehen. Oh, ich weiß nicht. Die Brücke wackelt so. Das lag an Mara, die nun angesprungen kam. Mara! Und Tracker die Maske entriss. Hör auf! Jetzt wird nicht gespielt. Aber da hatte der Bürgermeister die Maske bereits wieder auf dem Gesicht. Oh nein! Er ist wieder ein Affe geworden. Der nun von einer Seite der Brücke zur anderen hopste. Schon verlor er das Gleichgewicht, fiel von der Brücke, konnte sich aber gerade noch an einem Seil festklammern, während Äffchen Mara die Maske auffing. Nicht schon wieder! Hilfe! Sky, lass den Rettungsgurt runter und zieh ihn rauf. Wird gemacht, Ryder. Schnell lenkte Sky ihren Hubschrauber zum Bürgermeister hinüber. Halten Sie sich an dem Gurt fest! Das kann ich nicht! Ich trau mich nicht loszulassen! Tracker, kannst du dich rüberschwingen und ihm helfen? Ja, das kann ich! Das ist ganz einfach, Ryder! Ruff! Kabel! Geschickt befestigte Tracker seine Kabel so an der Brücke, dass er neben dem Bürgermeister baumelte. Sky, ich mach mich jetzt fest! Er schwang eines der Kabel zum Hubschrauber hinauf, hing nun genau darunter, hakte das andere am Bürgermeister fest und zog ihn daran mit zu sich nach oben. Bald hatten alle wieder festen Boden unter den Füßen und Pfoten. Yeah! Oh, danke, Ryder, dass ihr mich wieder mal gerettet habt. Sie wissen ja, Hilfe holen ist ganz leicht, ein Anruf reicht. Zum Glück hatten wir Tracker. Du bist ein toller Hund. Ja, ich helfe doch immer gern. Ah, weg, weg mit dem Ding! Auch Mara kam nun angerannt und streckte dem Bürgermeister stolz die Affenmaske entgegen. Doch der brachte sich mit einem Riesensatz auf einem Baum in Sicherheit. Seit wann kann ich denn so gut auf Bäume klettern? So, die nehme ich. Erleichtert nahm Carlos Mara die Maske ab. Danke, Mara. Dafür hast du dir eine Banane verdient. Bananen duften so gut. Hungrig hüpfte der Bürgermeister von einem Bein auf das andere und wäre fast wieder hinuntergefallen. Aber eben nur fast. Nichts passiert. Und die Fellfreunde? Die genossen den restlichen Tag im Dschungel und freuten sich schon jetzt auf ihr nächstes Abenteuer.